Union, Kanalisation. Deutsche Nation, Deutsche Nation, Endstation, Deutsche Nation, Endstation. Warum? Warum liegt alles auf meinen Schultern? Warum muss ich den Kopf hinhalten? Warum? Warum muss ich ins Pferde rein? Warum sind Männer überall gleich? Warum muss ich ins Pferde rein? Warum sind Männer überall gleich? Situation, Isolation, Attraktion, Depression, Fabrikation, Automation. Deutsche Nation, Deutsche Nation, Deutsche Nation, Endstation, Deutsche Nation, Endstation. Warum? Warum liegt alles auf meinen Schultern? Warum muss ich den Kopf hinhalten? Warum? Warum muss ich in vierte Reihe? Warum sind Männer? Deutsche Nation, Deutsche Nation, Deutsche Nation, Endstation, Deutsche Nation.